previously know. Und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. May the Lord reward your work. Möge der Herr dir deine Taten vergelten. Your wages be full from the Lord. Dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn. The God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge. Dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Now the last public words of our Lord Jesus. Die letzten Worte unseres Herrn Jesus, die in der Öffentlichkeit. Are found in Matthew 23. Das findest du dann in Matthäus 23. And he speaks this out. Da spricht er das aus. He says in verse 37. Und zwar in Vers 37. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Who kills the prophets and stones those who were sent to her. Die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. How often I wanted to gather your children together. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? The way that a hen gathers her chicks. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln. Under her wings. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln. And you were unwilling. Und ihr habt nicht gewollt. You were unwilling. Ihr habt nicht gewollt. Oh Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. This is the Passion Week. Das ist diese Passionswoche, die Karwoche. He's going to die soon. He knows it. Er ist kurz vor seinem Tod. He has preached the gospel. Er hat das Evangelium überall verkündet. He has done miracles. Er hat Wunder gewirkt. Jerusalem has rejected him. He knows that the leadership is rejecting him. Jerusalem, die Führerschaft von Jerusalem hat ihn abgelehnt. Despite the miracles, many are in unbelief. Obwohl der Wund, trotz der Wunder sind die meisten im Unglauben. And he cries out, Jerusalem, Jerusalem. Und jetzt ruft er aus gegen Jerusalem. I was willing and so desirous to take you under my wings. Ich hab dich so sehr, wollte ich euch unter meinen Schutz nehmen. And you were unwilling. Doch ihr wolltet das nicht. And this is the picture of history. Und das ist ein historisches Bild. The arms of God reaching out to man. Die Arme Gottes, die zum Menschen ausreichen, zur the Menschheit. Arms of Jesus Christ reaching out on that cross. Die Arme von Jesus Christus, die auf diesem Kreuz ausreichen. It wasn't the nails that held him to the cross. Es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten. It was his love for you and me. Sondern seine Liebe für dich und mich. People are unwilling. Die Leute wollen nicht. Ruth comes from Moab. Ruth kommt von Moab. She finds favor. Sie findet Gunst. Why did I find favor? Warum finde ich Gunst? Do you know why she found favor? Warum fand sie Gunst? Because she was willing. Weil sie willens war. And the willingness in itself. Und die Willigkeit in sich selbst. Can do nothing. Die kann nichts bewirken. But praise God that there is someone who can see into the heart. Aber preis Gott, dass jemand in die Herzen hineinschaut. Like we said before, when a ship sinks at sea. Wenn ein Schiff versinkt im Meer. People want to be saved. Dann wollen ja Leute gerettet werden. But just their desire to be saved. Aber ihr Wunsch gerettet zu werden. Cannot save them. Hilft nicht. There's got to be a savior who's willing. Da muss auch ein Retter da sein, der auch willing ist. Someone who's willing to save. Jemand, der willig ist zu retten. And someone who is willing to be saved. Und jemand, der gewillt ist, gerettet zu werden. And this is salvation. Das ist die Errettung. And there are people who are not willing to be saved. Und da sind Leute, die nicht errettet werden wollen. As we look at the book of Ephesians chapter 1. Wenn wir uns Epheser 1 anschauen. Just want to read a little bit and then I want to go to a story. Ich möchte da nur ein bisschen was lesen und dann gehen wir zu einer Geschichte. We are picking it up in verse 13. Okay. Vers 13. Watch. Pass auf. In him you also after listening to the message of the truth seid auch ihr nachdem ihr das Wort der Wahrheit the gospel of your salvation, das Evangelium eures Heils gehört habt, having also believed, und gläubig geworden seid, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Let's stop right there. Turn to Acts chapter 10. Gehen wir jetzt zur Apostelgeschichte 10. We believed. Wir haben geglaubt. The message came. Die Botschaft kam. We were lost. Wir waren verloren. But God is faithful. Aber Gott ist treu. Jesus is like Boaz. Jesus ist wie Boaz. Ruth says, "Why did you take notice?" Or why did I find favor? Und Ruth fragte, wieso habe ich Gunst gefunden? And the issue is this. Aber darum, das ist der Grund. And here's my main thought tonight. Und das ist jetzt mein Kerngedanke für heute Abend. That God takes notice. Dass Gott bemerkt. Boaz took notice. Boaz fiel es auf. Ruth came by faith. Ruth kam im Glauben. Faith in faith cannot save. Glaube allein in sich selbst kann nicht retten. My personal desire to be with God cannot save me. Mein persönlicher Wunsch, mit Gott zusammen zu sein, kann mich nicht retten. But there is a God in heaven who knows the beginning from the end. Aber da ist ein Gott im Himmel, der kennt das Ende vom Anfang her. He sees time like it's in his hand. Er sieht die Zeit wie in eine Handfläche. And he sees the hearts of people. Er sieht in die Herzen von Leuten. And he looks down time. Und er sieht den Zeitstrahl hinunter. And he sees a people created in his image. Und er sieht Leute in seinem Ebenbild geschaffen. He created fish to swim. Fische hat er zum Schwimmen Birds bestimmt. To fly. Vögel zum Fliegen. And he created man to believe. Und der Mensch wurde geschaffen zum Glauben. Let's say that again. Noch einmal. He created fish to swim. Die Fische wurden zum Schwimmen bestimmt. He created birds to fly. Die Vögel zum Fliegen. And he created man in his own image. Und Menschen in seinem Ebenbild. To believe. Schuf er zum Glauben. And from the beginning. Vom Anfang an. Even people who did not want God believed that he was there. Selbst Leute, die nicht Gott wollten, wie glaubten, dass er da war. They believed in his existence. Sie glaubten an seine Existenz. Even Cain, who was of the evil one, believed in the existence of God. Selbst Cain, der Böse, glaubte an die Existenz Gottes. Now, Acts chapter 10, we have a beautiful story here. Apostelgeschichte 10, wir haben eine wunderbare Geschichte hier. The story of a man named Cornelius. Über einen Mann namens Cornelius. Chapter 10, verse 1. 10 Vers 1. Now there was a man at Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian cohort. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar. Does anybody know what a cohort is? Kohorte. Okay, I'll explain it. Ich werde euch sagen, was there es are 100 ist. Roman soldiers in a century. In ein Zenturion sind 100 römische Soldaten. There are 2 centuries in a company. Zwei solche Zenturien sind eine Kompanie. There are 10 companies in a cohort. 10 Kompanien sind in einer Kohorte. So we're talking about 2000 men. Wir sprechen über 2000 Leute. And they are under his command. Und sie sind unter seinem Kommando. This is not a nobody. Das ist nicht ein Niemand. This is not someone who doesn't have a life who's looking for one. Das ist nicht jemand, der kein Leben hat, der für wen nach wem schaut. Like people say, you're a Christian because you need a crutch. Leute sagen, du bist ein Christ, weil du vielleicht eine Krücke gebraucht hast. This man didn't need a crutch. Dieser Mann hat keine Krücke gebraucht. But he feared God. Da fürchtete Gott. And listen to this. Und hör zu. Verse 2. Vers 2. A devout man, fromm und one who feared God with his household. Und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Reminds me of the Tuma family. Erinnert mich an die Familie Tuma. Feared God with his household. Gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. When a whole household just fears God. Wenn ein ganzes Haus Gott fürchtet. Wow. And gave many alms to the Jewish people. Und er dem Volk viele Almosen gab. Or to the people. Den Leuten. And prayed to God continually. Und alle Zeit zu Gott betete. Now he is not yet born again. Er ist noch nicht wiedergeboren. He has not yet received the Holy Spirit. Er hat den Heiligen Geist noch nicht bekommen. He has not even heard the gospel yet. Hat das Evangelium nicht gehört. This is so in conflict with what high Calvinists teach. Das ist, was der extreme Calvinismus, das ist, gerät so stark in Konflikt mit dem extremen Calvinismus. God doesn't predestine me to faith. Gott hat mich nicht vorbestimmt zum Glauben. But through faith. Sondern durch Glauben. Through faith that each one of us created in his image can exercise. So dass wir in seinem Abbild das auch ausüben können. And that exercising of faith is not to produce something. Und die Glaubensausübung ist nicht dazu da, etwas zu produzieren. You know that for years that people believed that light, that the eye shot light at objects. Jahrhundertelang glaubten die Leute, dass Licht, das Licht aus dem Auge kam. And then it bounced off the object and came back to the light, würde reflektiert werden vom Objekt zum Auge zurück. And that's some people's concept of faith. Manche Leute stellen sich den Glauben auch so vor. Faith produces something. Dass der Glaube etwas produziert. Faith produces nothing. Faith is a receiving der Glaube produziert nicht, sondern er ist ein Empfänger. A receiving capacity. Er ist zum Empfang bestimmt. So God created us with faith. Gott hat uns mit Glaube geschaffen. It's just a matter of what do you want to receive. Die Frage ist, was wollen wir empfangen? And this man received the testimony of creation. Und dieser Mann empfing das Zeugnis der Schöpfung. The testimony of the nation of Israel. Das Zeugnis der Nation Israel. Of his conscience. Sein Gewissen. And he feared God. Und er fürchtete Gott. And God sent to him an angel. Und Gott sandte ihm einen Engel. Read this, because you'll like this. About the ninth hour of the day, he clearly saw in a vision an angel of God who had just come in and said to him. Sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam. Cornelius. Und sagte Cornelius. And fixing his gaze on him and being much alarmed. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt. He said, und sagte, what is it, Lord? Was ist Herr? And he said to him, er sprach zu ihm, your prayers and alms have ascended as a memorial before God. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. And he says to him, send for the man Peter. Und jetzt sende Männer nach Joppe. So he sends for Peter. Also er lässt den Petrus now holen. He's some, I don't know, 40 kilometers away from where Peter is. Er ist jetzt von Petrus 40 Kilometer weit and weg. And they send messengers to get Peter. So Peter comes. Sie schicken jetzt Boten, holen den Petrus. Peter has no idea why he's coming there. Petrus weiß noch nicht, warum er kommen muss. But at the same time, while Peter was still home, he had a vision. Doch Petrus hatte eine Vision in der Zwischenzeit. And God said in this vision, und Gott sagte in dieser Vision, which was the strangest vision you can imagine. I don't even understand this thing, but eine sehr, sehr, man kann sich das schwer vorstellen. An abstract vision. It's a big sheet, like a big bed sheet coming down, like ein großes Tuch kam herunter. And on this Leinwand. Bed sheet are all these animals. Auf diesen Leinwand sind all diese Tiere. Like pigs and stuff like that. Schweine auch. And God says to Peter, the Lord says to Peter. Und der Herr sagt Petrus. Peter, kill and eat. Petrus, mach dich auf und schlachte. Kill and eat. Schlachte und ess. Thank you. Kill and eat. Schlachte und ess es. And Peter says, no, no, no, no. Petrus no, sagt, no, no, nein, nein, nein. No, no. Peter's stuck in his religious box. Weil Petrus ist in seiner religiösen Vorstellung Peter, gefangen. Peter, kill and eat. Petrus schlachte did und not ess understand the vision. Er hat die Vision nicht verstanden. Then these messengers show up at his door. Dann kommen die Boten an seiner Tür. Excuse me, is this where Peter lives? Wohnt hier der Petrus? Peter hears it, goes downstairs. Petrus he says, überhört das und sagt, what do you want? Was wollt ihr? We were sent here to bring you. Wir wurden hergeschickt, um dich zu holen. Our master, zu unserem Meister, Cornelius. Cornelius. So Peter goes. Petrus macht sich auf. Has no idea what's happening. Weiß nicht, was jetzt passieren he wird. Gets to Cornelius's house. Er geht in das Haus des Cornelius. And the only reason he went is because in the vision God told him to go. Und er ging nur deshalb, weil Gott ihm in der Vision auch sagte, dass er gehen soll. And the Spirit spoke to him and said, Peter, go. Und der Geist sprach zu ihm. So he gets to this house, a Gentile house, ein Haus von Nichtjuden, which Jews are forbidden to enter, wo ja bislang Juden verboten waren, hineinzugehen. He still doesn't know why he's there. Er weiß nicht, warum er da ist. And it reminded me of Lab a little bit, you know. Es hat mich ein bisschen an Lab erinnert. The whole house is full of people. Lab im Wald. Das ganze Haus ist voll friends von Leuten. And relatives. Freunde, Verwandte. Right? This guy is so much like Otmar. It's incredible. Es erinnert mich so stark an Otmar. Like the Lord says, get Peter. Der Herr sagt, hol mir Petrus. And what does he do? Und was macht he gets all his family and friends from the whole neighborhood, you know. Er holt seine ganzen Freunde von der ganzen Nachbarschaft. So Peter gets there and the whole house is packed. Petrus kommt und das Haus ist voll. Still doesn't even know why he's there. Er weiß noch immer nicht, warum er jetzt dort ist. And then he makes this incredible statement. Dann macht er diese wirklich sehr 34. Wichtige Bemerkung im Vers 34. Opening his mouth, Peter said. Und Petrus sprach zu ihm. I most certainly understand now. Ich verstehe jetzt ganz gewiss. That God is not one to show partiality. Dass Gott irgendjemand dem anderen vorzieht. But in every nation, sondern in jeder Nation, the man who fears him wird der Mensch, der ihn fürchtet, and does what is right is welcome to him. Und das Richtige tut, ist bei ihm willkommen. I want you to think of those words. Denk an diese Worte. I certainly understand now. Ich verstehe jetzt ganz gewiss. I did not understand this before. Bis jetzt habe ich es nicht verstanden. And I think many Christians don't understand this. Und ich glaube, viele Christen verstehen das bis jetzt noch nicht. God is not a respecter of persons. Gott ist nicht jemand, der irgendwen bevorzugt. But in every nation, sondern in jeder Nation, the man who fears him, wer ihn fürchtet and does what is right, und Gerechtigkeit wirkt, is welcome to him. Ihm angenehm ist. Wow. What an awesome reality tonight. Was für eine Realität. The one who fears him, der ihn fürchtet and does what is right, und das Richtige tut. Why do you think that Peter threw that on there? Warum hat das Petrus hier erwähnt? Have you ever seen like these mafia movies? You Habt know? Sie schon mal so Mafia-Filme gesehen? You know, they're killing people, stealing. It's all corruption. Da werden Leute getötet und es wird nur gestohlen und gemordet. But don't touch the priest. Aber lass den Priester. Don't touch the priest. Verschone den Priester. All these mafiosi, they got to go to church on Sunday. Ja, am Sonntag müssen sie in die Kirche gehen. They have this testimony in them that there is a God. Sie haben das Zeugnis, dass ein Gott da ist. But because the priest is Italian, aber der Priester ist ein Italiener. And they're nice to the priest. Und sie freundlich sind zum Priester. And especially because the priest is a cousin. Und weil der Priester auch ein Cousin ist. He's going to get them in there somehow at the end. Wird er sie dann zum Schluss doch dann dort hinein? Einen Platz dort verschaffen. Er wird aus von der Hintertür sie reinlassen. Ich gehe nach Slowakei, in die Slowakei. Accidental traffic error, you know? Und ich habe dort einen, ja, zufällig einen, irgendwie eine Verkehrssünde begangen. I made a turn. Ich habe mich irgendwo abgebogen. Did not know that 100 meters before it said don't turn 100 meters down. Ich habe das wusste aber nicht, dass es 100 Meter davor ein Verbotsschild war, dass man eben nicht abbiegen konnte. I said, where's the sign? Ich fragte, wo ist das Zeichen? He said 100 meters back. Er sagte, es ist 100 Meter weiter hinten. What is this? Was soll das? What kind of a country is this? Wo sind wir denn? Was für ein Land? And all I have to say is this. Und alles, was ich sagen this musste. Is not manipulation, this is just the truth. Und das ist nicht Manipulation, das ist die Wahrheit. I just say, I'm a preacher. Ich bin ein Prediger. And you look at his eyes and he goes, und ich schaue in ihn an. Are you really a preacher? Bist du wirklich ein Prediger? I said, ja, som kazatel. Ja, ich bin ein Prediger. And I pull out my Bible, I said, I'm a preacher. Hab die Bibel ihm gezeigt. And you see this guy who was just trying to steal money from me. Und du siehst corrupt as corrupt can be. So korrupt wie man nur sein kann, und ich sehe den, der gerade das Geld aus meiner Tasche ziehen wollte. He says to me, what shall I do with you, preacher? Was soll ich mit dir tun, Prediger? I said, well, you can give me mercy. Du kannst mir Barmherzigkeit geben. And let me go. Und mich fahren lassen. That's a possibility. Das ist eine Möglichkeit. And after 5 minutes, nach 5 Minuten, he lets me go. Lässt er mich gehen. And it was interesting. One night was so unusual. Was so ungewöhnlich war. I just made a wrong turn. Ich bin falsch abgebogen. Ja. 12 o'clock at night. 12 Uhr Mitternacht. I just got pulled over. Wurde angehalten. I just got out of that. Bin dann hab das durchgemacht. 100 meters later. Und 100 Meter später. They had changed the intersection. Haben sie die Kreuzung verändert. So I made a wrong turn. Jetzt bin ich wieder falsch abgebogen. I got pulled over again. Jetzt bin ich wieder aufgehalten. And my wife said, I can't believe it. Meine Frau, die sagt, you got pulled over again. Unglaublich, zweimal bist du schon da. Guy comes to the window. Und der kommt wieder zum, der Polizist my first kommt zum words were, Fenster, und meine ersten Worte, ich bin ein Prediger. I'm a preacher. And his eyes went, seine Augen sind wieder aufgegangen. Bummer, I'm not making money on this guy. Mit dem kann ich kein Geld machen, denkt and er sich. A few minutes later he let me go. Auch nach ein paar Minuten später lässt er mich it's auch nice weg. To be a preacher sometimes. Ja, es ist manchmal gut, ein Prediger zu sein. And there are people who fear God, das sind Leute, die Gott fürchten, but do evil, aber machen Böses, if that's possible. Wenn sich die Möglichkeit ergibt. There's a particular fear of God, da gibt es eine gewisse Gottesfurcht, because you're created in his image. Weil du ja in seinem Bild geschaffen worden but they bist. Do evil. Aber sie tun Böses. But there are people who fear God, aber das sind Leute, die Gott fürchten. And do good, und tun Gutes. Because of this principle. Wegen diesem Prinzip. You do, du tust, what you are. Nämlich, deine Handlung richtet sich nach you do, deinem, wer du bist. What you are. Du tust, was du bist. Why do birds fly? Warum fliegen Vögel? Because they're birds. Weil sie Vögel sind. Why do fish swim? Fische schwimmen, because they're fish. Weil sie they Fische sind. Do what they are, sie right? Tun, was sie sind. Now watch this. Pass auf. There are people, das sind Leute, who do what they want people to think that they are. Die tun nur das, sie wollen einen Eindruck machen, dass andere glauben, dass sie What's das that? Sind. Hypocrisy. Das ist Heuchelei. You do what you want people to think that you are. Du willst eben die anderen manipulieren, dass sie über dich anders denken, wie du wirklich bist. But you're not. Aber das bist du And nicht. There's one more thing. Und da ist noch etwas. You do du tust what you are not, was nicht deinem Wesen entspricht, so that you can become sodass something du else. Etwas anderes Listen werden to this. Kannst. It's really good. Das ist wirklich gut. You do to become. Du tust, um zu werden. An animal can't do that, but a human being can. Ein Tier ist unfähig dazu, ein Mensch schon. We do to become. Wir tun, um etwas zu werden. We fear God. Wir fürchten Gott. We know that he's holy. Wissen, dass er heilig ist. And we walk in a manner und gehen oder verhalten uns in einer Weise, that is God-fearing. Die Gottesfürchtig ist. Now follow me with this, right? Passt auf. God looks down history. Gott schaut die Geschichte and hinunter. And he sees people. Sieht Leute. They're created in his image. In seinem Ebenbild geschaffen. And a majority of the people suppress this truth. Die allermeisten unterdrücken diese Wahrheit mit Gewalt. In Romans 1 they suppress it. Römer 1, 18. They hold it down. Sie unterdrücken they das. Know it's true, sie wissen, but dass es wahr ist. They willfully deny it. Aber sie verleugnen es mit Gewalt. Then there's a people. Und dann gibt's Leute. Who don't deny it. Die verleugnen das nicht. They're not perfect people by far. Sie sind weit von perfekt. But they want to be Aber sie wollen with sein, God. Mit Gott sein. And they begin to reflect God in some measure. Und reflektieren Gott in irgendeinem Anteil. They begin to pray. Sie fangen an zum These Beten. Are not perfect prayers. Sometimes das sind keine perfekte Gebete. Und das sind manchmal selbstzentrierte Gebete. They give to the poor. Sie geben den Armen. They do good things sie tun gute Dinge, because they fear God. Weil sie Gott fürchten. Watch this. Passt auf. Peter's revelation. Die Offenbarung des Petrus heute Abend. Was this? War diese. God is not a respecter of persons. Gott macht keinen Unterschied zwischen Leuten. What that does not mean is this. Das bedeutet aber nicht jetzt das. It doesn't mean that God shakes his pocket. Dass Gott einfach würfelt. And pulls out a name and says heaven. Und zieht einfach aus seiner Tasche raus etwas und sagt Himmel. Pulls out another one and says hell. Und dann ein anderes, dann nehmen wir einen anderen und er sagt Hölle. No, doesn't mean that at all. Das bedeutet das nicht. God is not a respecter of persons. Gott means this. Bevorzugt niemanden bedeutet nun das. Anyone can come. Jeder, irgendeiner kann Anyone kommen. Can come. Jeder Beliebige kann Was kommen. It Ruth's name? War es der Name von der Ruth? That struck Boaz? Den Boas überrascht hat. What's your name? Ruth? Was ist ihr Name? Ruth? I've always wanted to have a Ruth. Ich wollte eine Ruth haben. What a beautiful name. Was für ein schöner Name. Ruth. Ruth. Boy, if your name was something else, I wouldn't have chosen Hättest du nicht so geheißen, hätte ich dich nicht genommen. It had nothing to do with that. Hatte nichts damit zu tun. But Boaz, he was aware of her. Aber Boas wurde auf sie aufmerksam. And God is aware of us. Und Gott wird auf uns aufmerksam. He sees the heart. Er sieht das Herz. And Boaz saw this woman. Und Boas sah diese Frau. Leave her people. Die ihre Leute verließ. And seek refuge in God. Und Zuflucht in Gott suchte. And this is a picture of the nations. Das ist, sie symbolisiert alle Nationen. God looks down through his foreknowledge and sees this. In seiner Voraussicht sieht das Gott. And through the kind intention of his will. Und durch die gute Absicht seines Willens. He says to his son. Sagt er zu seinem Sohn. Do you see what I see? Siehst du, was ich sehe? I see everything, Father. Ich sehe alles, Vater. They want to be with us with all their heart. Die wollen mit uns sein. They fear um alles. Um alles in der Welt wollen die mit uns sein. But they are lost. Aber sie sind verloren. Helplessly lost. Hilflos verloren. So as we've planned. So wie wir es geplant haben. You will become one of them. Du wirst einer von ihnen. And you will die on the cross. Und du wirst sterben am Kreuz. And you'll bring them salvation. Und du bringst ihnen Errettung. And it was interesting. Es ist interessant. That when Peter started to preach to them. Dass als Petrus anfing zu predigen. It says as they were listening. Während sie noch hörten to the message, auf die Botschaft the Holy Spirit fell upon them. Fiel der Heilige Geist in auf sie. Vers 44 As they were listening, während sie zuhörten that can happen tonight. Das kann passieren heute As Abend you are listening, so wie du zuhörst the Holy Spirit can fall upon you. Der Heilige Geist kann auf dich fallen. God sees the heart. Gott sieht das Herz. Now there's three kinds of listening. Es gibt drei Arten des Zuhörens. I hear noise. Ich höre einen Lärm. Some people don't speak German. Manche Leute sprechen nicht Deutsch. Gerald is just noise to them. Für sie, ich bin nicht nur ein Geräusch. They hear him. Sie hören mich. That's it. They hear him. Sie hören mich. Do you hear the translator? Everybody say, everybody raise your hand. Yes, everybody hört den Übersetzer? Ja, jeder hört. How many don't understand the translator? Wie viele verstehen den Übersetzer nicht? Everybody? How many people don't understand me? Wie viele verstehen mich nicht? Okay, one in the back. Why do we need a translator for? Wozu haben wir einen Übersetzer? Oh man. Okay. Gut. Number two. Nummer zwei. People who hear the message. Leute, die Botschaft hören. Understand what it's saying. Verstehen sie? But don't receive it. Aber nehmen sie nicht an. This happened in Acts 22. Das passiert in Apostelgeschichte 22. Paul was giving his testimony to the Jews. Paulus gab sein Zeugnis vor den Juden. And when he said this statement, und als er dann das sagte, they went crazy. Sind sie wirklich verrückt geworden. He said, and this Jesus who appeared to me, und dieser Jesus, der mir erschien, sagte said, er, I'm sending you to the nations. Ich schicke euch zu den Völkern, zu den and Nationen. When the Jewish people heard that, und als die Juden das hörten, they said, this man does not deserve to live. Kill him. Dieser Mann verdient es nicht mehr zu leben, bringt ihn um. They understood the message. Sie verstand die Botschaft. They didn't receive it. Haben sie aber nicht empfangen. But the third listener, dann gibt es den dritten Zuhörer. The third person who hears, die dritte Person, die hört, hears and receives. Hört und empfängt. He's hearing and receiving the message. Hört und empfängt die Botschaft. In his heart. In seinem Herzen. And this is what God sees. Und das ist, was Gott sieht. God knows. Let's say this, God notices. Gott fällt es auf. Ruth said, why did you notice me? Ruth fragte, warum hast du mich bemerkt? God notices. Gott bemerkt das. God knows what's in the heart. Gott weiß, was im Herzen ist. God is looking for a people who want to be with him. Gott sucht doch Leuten, die mit ihm sein wollen. And this is a far, far greater reality. Und diese Realität ist viel größer. Than God creating people who want to be with him. Als dass Gott einfach nur Leute geschaffen hat, die mit ihm sein wollen. Right? God created us in his image. Gott hat uns geschaffen in seinem Abbild. God could have made us like robots. Er hat uns wie Roboter machen können. You will want to be with me. Du wirst mit mir sein wollen. Yes to everything. Du wirst I say. Auch zu allem Ja sagen, yes, was ich sage. Lord. Ja, Herr. Thank you. Hallelujah. Danke. Halleluja. You are a wonderful God. Wunderbar, Gott. I will be obedient all of my days and love my wife with all my heart. Ich werde gehorsam und meine Frau mit all meinem Herzen lieben. He could have done that. Das hätte er tun machen He können. Didn't want to do that. Das wollte er nicht. He gave us a free will. Er gab uns einen freien Willen. And the capacity to believe und die Fähigkeit zu glauben and to recognize und zu erkennen his reality. Seine Realität. He gave us a human spirit. Er gab uns einen Geist, einen menschlichen Geist. And he desires everyone to come to him. Und er möchte, dass jeder zu ihm kommt.